sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im November beginnen wir mit Verfahren gegen Menschen, die beim G20 verhaftet wurden. Dann schauen wir zur Nichtaufklärung des Mordes an Uri Jalloh, ehe wir schauen zur EU-Vorratsdatenspeicherung von Fingerabdrücken und Gesichtsscannern. Dann schauen wir zur Dublin IV-Verordnung der EU. Und dann wenden wir uns mit kein Klimavorreiter den COP23-Verhandlungen zu. Hier geht es auch drum bei der Klimawochenschau. Und abschließend schauen wir zum 9.11., also zum Tag der Reichspogromnacht. Beginnen wollen wir die Sendung mit einem Artikel aus der Jungen Welt vom 8. November und dieser heißt Demonstrieren als Verbrechen. Prozess gegen G20-Gegner Fabio V. Der 18-Jährige bleibt in Untersuchungshaft, obwohl ihm lediglich Teilnahme an einer Kundgebung vorgeworfen werden kann. Es gebe keinen Grund, Fabio weiter in Haft zu behalten, sagte Verteidigerin Gabriele Heinicke. Mit ihren Worten endete am Dienstag der zweite Verhandlungstag gegen den G20-Gegner Fabio V. vor dem Amtsgericht Altona. Dem Italiener wird keine konkrete Straftat vorgeworfen. Er sitzt lediglich wegen seiner Anwesenheit bei einer Demonstration im Industriegebiet Rondabag am 7. Juli seit 4 Monaten in Untersuchungshaft. Dennoch wird der 18-Jährige weiter in Haft bleiben, denn weder die Richterin noch der Staatsanwalt gingen auf Heinickes Forderung ein. Ebenso wenig fand sie mit ihrem Antrag Gehör, das Verfahren einzustellen, weil es rechtsstaatlichen Kriterien nicht genüge. Fabio V. äußerte sich am Dienstag zum ersten Mal selbst zu den Vorwürfen. Man habe ihn als Kriminellen bezeichnet, erklärte er. Er sei aber nur ein junger Mann mit starkem Willen. Gewalt lehne er ab, setze sich aber dafür ein, die Welt ein bisschen besser zu machen. V. weiter, weil wir nicht die Schafherde der G20 sind, kämpfen wir. In Hamburg auf die Straße zu gehen, habe er als Pflicht gesehen. In der Verhandlung sagte ein Polizist aus, seine Aussage erbrachte aber wenig Substanzielles. Die Verhandlung wurde auf den 14. November vertagt. Dann sollen weitere Beamte gehört werden. Der NDR berichtete derweil am Dienstag, Hamburgs Polizei habe erneut zugegeben, bei der Durchsuchung von Gipfelgegnern in der Gefangenensammelstelle Gesa im Bezirk Harburg gegen Grundrechte verstoßen zu haben. Dies räumten Beamte in einem Prozess ein. Geklagt hatte eine 20-Jährige, die zur Gruppe der sozialistischen Jugend Deutschlands, die Falken, gehörte. Die Jugendlichen waren aufgrund einer Verwechslung am 8. Juli in die Gesa gebracht worden. Jesper Prigge, Anwalt der Klägerin, berichtete dem Sender, seine Mandantin sei im Intimbereich abgetastet worden und habe ihren Notdurft in Anwesenheit einer Beamtin verrichten müssen. Die Eingeständnisse vor Gericht halten die Ordnungshüter der Hansestadt nicht davon ab, weiter ohne Rücksicht auf Recht und Gesetz gegen Linke vorzugehen. So kam es während des Prozesses gegen den italienischen Gipfelgegner Alessandro R. vor dem Amtsgericht Altona am 25. Oktober zu Schikanen gegen 13 Beobachter des Prozesses, unter ihnen Aktive des Bündnisses Jugend gegen G20. Als diese sich in einer Pause in einem Café trafen, stürmten rund 40 Bereitschaftspolizisten das Lokal, wie aus einer Pressemitteilung des Bündnisses vom vergangenen Freitag hervorgeht. Die Besucher der Verhandlung, unter denen 2 Minderjährige waren, seien mehr als 1,5 Stunden festgehalten worden. Die Polizei habe ihre Personalien aufgenommen. Einem Anwalt sei der Zutritt zum Café verwehrt worden. Alma Kleen, Bundesvorsitzende der Falken und Mitglied im Bündnis, forderte in der Pressemitteilung eine vollständige Aufklärung und nannte es einen absoluten Skandal, dass die Polizei junge Menschen grundlos drangsaliert und so in der Ausübung ihrer demokratischen Rechte behindert. Offenbar als Reaktion auf die Repressalien gegen die G20-Gegner haben Unbekannte am Montag vergangener Woche mit roter Farbe gefüllte Weggläser auf das Haus der SPD-Fraktionschefs in der hamburgischen Bürgerschaft Andreas Dressel im Besserverdiener Vorort Volksdorf geworfen. In einem anonym auf dem linken Internetportal de-indymedia.org geposteten Text heißt es zu der Aktion, der Farbanschlag sei ein Zeichen der Solidarität mit den G20-Gefangenen. Dressel habe sich an der Hetze nach dem Gipfel beteiligt, heißt es dort zur Begründung. Der Widerstand gegen den Gipfel habe gezeigt, dass der Versuch der Mächtigen der Welt, ihre Treffen widerspruchsfrei und glamourös abzuhalten, nicht funktioniert. Von den Verfahren gegen Demonstrationsteilnehmerinnen beim G20 in Hamburg kommen wir zu den Nichtermittlungen im Fall der Ermordung von Uri Jalloh, und zwar zu einer Pressemitteilung vom 16. Oktober. Uri Jalloh, kein Einzelfall im Polizeirevier Dessau. Drei ungeklärte Todesfälle, nachweislich manipulierte Beweismittel. Einstellung der Todesermittlungsverfahren ohne Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaften sind in Fällen tödlicher Gewaltanwendung von Polizeibeamtinnen oder Todesfällen im Verantwortungsbereich der Justizvollzugsanstalten der sogenannte Goldstandard im deutschen Rechtsstaat. Die leitende Oberstaatsanwältin Heike Geier aus Halle verkündet in ihrer Pressemitteilung vom 12. Oktober 2017, sie habe nach sorgfältiger Prüfung der vorliegenden Erkenntnisse die Ermittlungen zum Tod des Uri Jalloh eingestellt, weil sich angeblich keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine Beteiligung Dritter an der Brandlegung ergeben hätten. Weitere Aufklärung sei nicht zu erwarten, da eine Vielzahl an Möglichkeiten denkbar seien und mithin eine Brandlegung durch ihn selbst nicht ausgeschlossen werden kann. Dieser Aussage stehen nicht nur mehrere Gutachten im Fall selbst entgegen, sondern es gibt darüber hinaus auch mehr als lediglich Anhaltspunkte dafür, dass im Polizeirevier Dessau über viele Jahre hinweg Menschen willkürlich festgehalten, gedemütigt und misshandelt worden sind, und es gab gleich drei ungeklärte Todesfälle. Hans-Jürgen Rose, verstorben am 8.12.1997, Mario Bichtermann, verstorben am 30.10.2002 und Uri Jalloh, verstorben am 7.01.2005. Der in Wolfen geborene Hans-Jürgen Rose verstarb am 8. Dezember 1997 an schwersten innerlichen Verletzungen, wenige Stunden nachdem er in der Nacht zum 7.12.1997 mehrere Stunden im Polizeirevier Dessau festgehalten worden war. In den Ermittlungsakten zum Fall Rose ist unter anderem folgende Aussage eines Polizeibeamten dokumentiert. Dem habe ich noch eine richtige verpasst. Der Tod von Hans-Jürgen Rose wurde nie aufgeklärt, obwohl es deutliche Hinweise darauf gab, dass er im Speisesaal des Reviers an einer Säule gekettet und mit Schlagstöcken und Tritten gefoltert wurde. So wurden beispielsweise eine Vielzahl von DNA-Spuren des Opfers an der besagten Säule gesichert. Am 30.10.2002 verstarb der Dessauer Bürger Mario Bichtemann in der gleichen Zelle wie Uri Jalloh an einer inneren Blutung nach Schädelbasisbruch. Es wurde behauptet, Bichtemann hätte sich diese tödliche Verletzung bereits vor seiner Inhaftierung in die Zelle 5 zugezogen, was die verantwortlichen Polizeibeamten allerdings nicht hätten ahnen oder wissen können. Wie aber erklären sich bluttypische Anhaftungen an gleich verschiedenen Stellen der gefliesten Gewahrsamszelle? Antworten? Fehlanzeige. Auch in diesem Fall war der 2012 in Magdeburg verurteilte Andreas Schubert der zuständige Dienstgruppenleiter. Das folgende staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde im Oktober 2004 eingestellt und eine interne Untersuchung des Vorfalls gegen ihn und einen weiteren Polizeibeamten dann kurz nach dem Tod Urialos und auf Empfehlung des damaligen Revierleiters Gerald Kuhl durch die damalige Polizeipräsidentin Brigitte Scherber-Schmidt beendet. Im Fall von Urialo ergaben unabhängige Abbrandversuche im Jahr 2013, dass das am 7. Januar 2005 vorgefundene Brandbild ohne die Verwendung von Brandbeschleunigern nicht zu erreichen ist. Zusätzlich gibt es zwingende Beweise für die notwendige Tatausführung Dritter. Es befand sich einfach kein geeignetes Zündmittel in der Todeszelle Nummer 5, mit dem Urialo die Matratze überhaupt hätte in Brand stecken können. An dem nachträglich präsentierten Feuerzeugrest konnten ausschließlich tatortfremde Spuren, jeweils unbekannte Faserreste, Tierhaare und DNA nachgewiesen werden. Die Frage, wie es möglich oder denkbar sein soll, dass Urialo das Feuer ohne ein Feuerzeug entfacht haben könnte, ließ sowohl die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau wie auch nun die in Halle unbeantwortet. Hinzu kommt andererseits, dass die beiden Polizeibeamten, die Urialo am Morgen des 7.01.2005 rechtswidrig festgenommen und später im Polizeigewahrsam 4 Punkt fixiert hatten, für den engeren Tatzeitraum kein tatsächliches Alibi haben. Laut Zeugenaussage eines Kollegen vor den Landgerichten von Dessau und Magdeburg hatte dieser die beiden Beamten zur Mittagszeit, circa eine halbe Stunde vor Brandausbruch, noch einmal in der Zelle beobachtet. Er sah, wie sie an Urialos Körper hantierten. Danach haben nur noch 2 Beamte Urialo lebendig gesehen, bevor er verbrannte. Es soll sich eine farblose Flüssigkeit auf dem Boden befunden haben und seine Hose halb heruntergezogen gewesen sein. Erst eine zweite und unabhängige Obduktion ergab, dass unter anderem Urialos Nasenbein gebrochen war. Toxikologisch konnten weder Kohlenmonoxid noch Stickoxidverbindungen im Blut des Brandopfers nachgewiesen werden, ein untypischer forensischer Befund bei Brandleichen, die bei Brandausbruch noch am Leben gewesen sein sollen. Ausreichende Anhaltspunkte für einen Mord gibt es also tatsächlich und konkretisierbare Hinweise auf die Täter auch. Das Einzige, was fehlt, ist der rechtsstaatliche Wille zur Aufklärung eines Todesfalles, der so nie hätte passieren dürfen. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Halle, die Ermittlungen zum Feuertod von Urialo einzustellen, bestätigt den oben erwähnten Goldstandard nach langen 12,5 Jahren in der erstaunlich kurzen Zeit von nur 3 Monaten und bestätigt damit, entgegen der Faktenlage in den Akten, eine Hypothese, die bereits vor Beginn der Tatortermittlungen am 7. Januar 2005 dokumentiert worden war. Ich begebe mich jetzt in den Keller, in dem es ein schwarzafrikanischer Bürger in einer Arrestzelle angezündet hat. Was bleibt, ist ein hinreichender Verdacht, dass genau das mit der Übergabe der Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft Halle bezweckt worden war, die Einstellung des Verfahrens durch eine vorgeblich unbelastete Ermittlungsbehörde. Und natürlich das damit verbundene Signal an die Verantwortlichen in Uniform, dass ihre Straftaten weiterhin undenkbar seien. Der Rechtsstaat in Deutschland hat einmal mehr bewiesen, dass ihm der Schutz exekutiver Standesvertreter staatlicher Behörden vor strafrechtlicher Verantwortung allemal wichtiger ist als die Befriedung der berechtigten Ansprüche der Hinterbliebenen auf nachvollziehbare Ermittlungen zum Tod ihrer Angehörigen. Eine fatale staatsräsonale Kontinuität, der nur durch die Schaffung politisch und polizeilich unabhängiger Untersuchungskompetenzen Einhalt geboten werden kann. Urialo? Das ist nicht der einzige unaufgeklärte Mord. Von der immer weiter um sich greifenden Straflosigkeit für Polizisten wie im Mordfall Urialo kommen wir zur EU und zur Vorratsdatenspeicherung für Fingerabdrücke und Gesichtsscans, und zwar einem Artikel vom 25.10. von dem Internetportal Netzpolitik.org. EU führt Vorratsdatenspeicherung für Fingerabdrücke und Gesichter von Reisenden aus Drittstaaten ein. Alle Nicht-EU-Bürger, die in die Europäische Union reisen, müssen ab sofort bei Ein- und Ausreise ihre Passdaten, Fingerabdrücke und einen Gesichtsscan abgeben. Die Daten werden für mindestens 3 Jahre gespeichert. Das Europaparlament hat am 25.10. ein Entry-Exit-System beschlossen, das anlasslos und verdachtsunabhängig bei jeder Ein- und Ausreise die Passdaten, Fingerabdrücke und Gesichtsscans aller Drittstaatenangehörigen erfasst, die regulär in die Europäische Union reisen. Die Daten sollen bis zu 4 Jahre gespeichert und den Polizeien und Sicherheitsbehörden zugänglich gemacht werden. Die heute abgestimmte finale Einigung zwischen Europäischem Parlament und Rat wird vor allem Touristen und Geschäftsleute betreffen. Schon heute wird die Einreise aller Personen erfasst, die in den Schengen-Raum kommen. Die dort erfassten Daten werden mit dem Schengen-Informationssystem abgeglichen. Der grüne Europaabgeordnete Jan-Philipp Albrecht hält die Einführung des neuen Systems deshalb für ein sinnloses Horten von Daten. Gegenüber tagesschau.de erklärt er: "Für mich ist völlig klar, das jetzige Ein- und Ausreisesystem wird über kurz oder lang wieder vor dem Europäischen Gerichtshof landen und dann mit derselben Argumentation für rechtswidrig erklärt werden wie zuvor schon die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie oder das Flugdatenabkommen mit Kanada." Laut einer rechtswissenschaftlichen Studie im Auftrag der Grünen im Europaparlament gibt es an einigen Punkten des Entry-Exit-Systems erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit. Die Studie stützt sich auf ein Gutachten des Europäischen Gerichtshofs zum Fluggastdatenabkommen zwischen der EU und Kanada. Überlegungen für Ausweitungen auf EU-Bürger kursieren schon. Ursprünglich war das System nur für Ermittlungen von Overstayern geplant, also Personen, die ihre Visa überzogen. Doch für diesen Zweck war das System offenbar zu unverhältnismäßig und teuer. Damit sich der Aufwand auch lohnt, wurde schon im Jahr 2013 der Zugriff der Polizei auf die Daten beschlossen. Noch gilt das System, das eine Vorratsdatenspeicherung von Reisebewegungen ist, nur für Nicht-EU-Bürger. Das könnte sich aber schnell ändern, denn es kursieren schon Überlegungen, das Überwachungsinstrument auch auf Staatsangehörige der EU-Länder auszuweiten. Mit dem neuen Deutschland vom 7.11. kommen wir von der Totalerfassung aller Einreisenden aus sogenannten Drittstaaten zur Auslagerung des Asylrechts. Und zwar heißt der Artikel: EU will ihr Asylproblem exportieren. Warnung und parlamentarischer Widerstand gegen den Entwurf der EU-Kommission zu einer neuen Dublin-Verordnung wächst. Während die Jamaika-Unterhändler noch über Migration und Einwanderung reden, wird das Asylsystem auf EU-Ebene einer Generalinventur unterzogen, die vom bisherigen Recht nicht viel übrig lässt. Das Jahr 2015 gilt im öffentlichen Sprachgebrauch als Jahr der Flüchtlingskrise. Auch für die EU-Kommission. Denn obwohl im Sommer jenes Jahres die Umsetzung der Dublin-III-Verordnung in das nationale Recht der EU-Mitgliedstaaten gerade erst abgeschlossen war, machte sie sich umgehend an eine erneute, grundlegende Reform des Asylrechts. Das Ergebnis liegt als neue Verordnung vor, Dublin IV. Die Zahl der Kritiker des Entwurfes wächst allerdings rasant. Vor Tagen erhielten diese mit einem Beschluss unerwarteten Rückenwind, den der Innenausschuss des EU-Parlaments traf. In seiner Stellungnahme lässt der Ausschuss am Dublin-IV-Vorschlag der Kommission kein gutes Haar und stellt diesem eine Alternative entgegen. Viel hängt vom Ausgang dieses Streits ab, für die Flüchtlinge wie für die EU-Länder selbst. Denn im Falle der Verwirklichung von Dublin IV nach Kommissionswunsch blüht ihnen eine Lawine an juristischen Verfahren, die von den Verfassern offenbar in Kauf genommen werden, wie Konstantin Ruschka, Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für Sozialrecht und Sozialpolitik, auf einer Informationsveranstaltung des Mediendienstes Integration in Berlin am Montag ausmalte. Nach dem Entwurf gilt die Aufmerksamkeit der Behörden künftig nicht mehr zuerst den individuellen Fluchtgründen der Schutzsuchenden, sondern der Frage, wer für ihr Verfahren zuständig ist. Die Zuständigkeitsprüfung dient dem Ziel, das Verfahren in jenem Staat abzuwickeln, wo erstmals EU-Gebiet betreten wurde, und von dort möglichst weiter in die Peripherie der EU zu verlagern. Asylverfahren sollen möglichst schon in sogenannten sicheren Drittstaaten stattfinden. Die in den Verfahren ermittelte Zuständigkeit eines Landes wäre künftig zwingend. Es liege nicht mehr im Ermessen eines Landes, diese zu übernehmen. Noch nach Jahren müsste im Erkennensfall ein Geflüchteter zurückgeschickt werden. Integration würde zur Glückssache. Auch die Entscheidung Deutschlands, im Jahr 2015 hunderttausende Flüchtlinge nicht zurückzuschicken, sondern ihr Asylverfahren hier abzuwickeln, wäre künftig ein Verstoß gegen EU-Recht. Als Missbrauch des Asylrechts gilt dann bereits die Ankunft in einem Staat innerhalb der EU, so Ruschka. Das künftige europäische Asylrecht, das nach dieser Art von Harmonisierung die individuelle Prüfung von Fluchtursachen zu einer Nebensache macht, wird zugleich die Probleme der EU-Außengrenzenländer verschärfen, wo die meisten Flüchtlinge ankommen. Eine Umverteilung auf andere Staaten ist erst dann vorgesehen, wenn Länder mehr als 150% einer rein rechnerischen Quote von Flüchtlingen aufgenommen haben. Dass die Umverteilung dann besser funktionieren würde als derzeit, davon avisierten 160.000 Geflüchteten, auf die sich die EU-Länder vor 2 Jahren einigten, gerade mal 30.000 das Land wechselten, ist außerdem nicht anzunehmen. Während also in Berlin derzeit die Sondierer einer Jamaika-Koalition die Spielräume ihrer politischen Beweglichkeit auch in Sachen Migration und Flüchtlinge ausloten, liegt in Form des Dublin-Entwurfs bereits die Idee eines EU-Asylrechts vor, die das deutsche Asylrecht zur Makulatur machen würde. Ohne die Möglichkeit einer nationalen Gestaltung, denn anders als bisher handelt es sich nicht um Richtlinien, die in nationaler Gesetzgebung der Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Dublin IV hat die Form von Verordnungen, die ohne Einspruchmöglichkeit der Parlamente überall gleichermaßen gelten würden. Eine Ausnahme macht allein die weiterhin gültige Richtlinie zu den Aufnahmebedingungen der Länder, die bekanntlich unterschiedlich sind und in ihrer Hoheit verbleiben, da auch die EU-Kommission sie nicht harmonisieren kann. Allerdings ist vorgesehen, Schutzsuchenden im Falle entdeckter Weiterwanderung aus dem eigentlich zuständigen Land zu sanktionieren. Ihnen sollen dann soziale Leistungen gestrichen werden. Die Berliner Rechtsanwältin Berenice Bölo sieht in diesem Fall für Deutschland einen Konflikt über das vom Bundesverfassungsgericht festgestellte Bedarfsminimum heranreifen. Die Anwältin, die in ihrer Praxis viele von der Dublin-Regelung betroffene Geflüchtete berät, widerspricht in dieser Informationsveranstaltung der These von der Flüchtlingskrise in Europa. Womit man es derzeit zu tun habe, sei vielmehr eine Krise des Flüchtlingsschutzes. Schon jetzt sind nach ihrer Schilderung die Dublin-Verfahren ein Moloch an juristischem Aufwand, mit einem Ergebnis von gerade mal 2000 Rückführungen von Betroffenen im Jahr. Mit der Analyse und Kritik vom 17. Oktober beginnen wir die COP23, also die Klimakonferenz der UN in Bonn zu betrachten. Und der Artikel hierzu heißt »Großzügiger Gastgeber, aber kein Vorreiter. Deutschland als größter Braunkohleförderer richtet im November die Klimakonferenz aus.« Braunkohle ist nicht nur die schmutzigste und am wenigsten effiziente Form der Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen, sondern auch die, die am stärksten zum Klimawandel beiträgt. Und Deutschland ist weltweit der größte Braunkohleförderer, noch weit vor China auf Platz 2. Anders als die Volksrepublik, die in den letzten Jahren schrittweise von der ineffizienten Kohle Abschied nimmt, den Neubau von Kraftwerken auf Eis gelegt oder ganz abgesagt hat, weigert sich die Bundesregierung beharrlich, ein Datum für den Ausstieg aus der Kohle zu nennen. Stattdessen fördert sie diese durch Steuererleichterungen, Vergünstigungen und die Befreiung von Abgaben munter weiter. Auf rund 1 Milliarde Euro jährlich hat 2004 ein Gutachten im Auftrag des Bundesumweltamtes die Subventionen der Braunkohle beziffert. Rechnet man die Folgekosten dazu, sind es 4,5 Milliarden. Ein Gutachten im Auftrag von Greenpeace kam 2015 gar auf Gesamtkosten von bis zu 15 Milliarden Euro jährlich. Kein Wunder, dass die Kohlenutzung nicht zurückgeht. 42% des Stroms in Deutschland kommt weiterhin aus Kohlekraftwerken, 60% davon aus Braunkohle. Diese allein ist für 80% der deutschen Kohlenstoffemissionen verantwortlich. Auch deshalb wird Deutschland, wenn sich nichts radikal ändert, sein Klimaziel haushoch verfehlen. Nach einem jüngsten Bericht des Umweltministeriums sogar noch deutlicher als bis dato angenommen. Bis 2020 hatte die Bundesregierung zugesagt, die Kohlenstoffdioxidemissionen um 40% zu reduzieren. Dass die bisherigen Reduktionen rund 30% betragen, geht nur darauf zurück, dass sich die Zahlen auf das Vergleichsjahr 1990 beziehen. Allein durch die Stilllegung von Kraftwerken und Industrien in den neuen Bundesländern nach dem Beitritt der DDR zur BRD sind die Emissionen in den 90er Jahren stark gesunken. Hingegen sind in den letzten 8 Jahren die Emissionen nicht zurückgegangen, zuletzt sogar leicht gestiegen. Die Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes habe die Energiewende, die über Deutschland hinaus zum Schlagwort wurde, ausgebremst. Nachdem die Solarindustrie bereits vor einigen Jahren eingebrochen und ins Ausland abgewandert ist, steckt nun auch die Windenergiebranche in einer tiefen Krise. Der europäische Emissionshandel hat sich als wirkungslos erwiesen. Zu niedrig sind die Preise für die Tonne Kohlendioxid, als dass sie einen Einfluss hätten. Zu groß die Komplexität des Mechanismus und die Vielzahl an Schlupflöchern. Und weite Teile der Industrie, darunter gerade jene, die am meisten Emissionen verursachen, sind ohnehin vom Emissionshandel ausgenommen. Erst vor kurzem haben KlimaexpertInnen gefordert, dass Deutschland auch diese Bereiche wenigstens so reguliert, wie es etwa Frankreich oder Großbritannien es tun, mit einer Obergrenze oder einer Steuer auf Kohlenstoffdioxid. Deutschland macht also gerade einen auf großzügigen Gastgeber. Ein Vorreiter im Klimaschutz ist es schon lange nicht mehr. Dabei tut sich durchaus einiges auf der internationalen Ebene. Obwohl die UN-Klimaverhandlungen nur langsam damit vorankommen, die Details des Pariser Klimaabkommens auszuarbeiten und in Politik umzusetzen. Als US-Präsident Donald Trump Ende Mai dieses Jahres wie erwartet ankündigte, das Pariser Abkommen zu verlassen, war die Erschütterung kleiner als befürchtet. Kein Land folgte ihm. Im Gegenteil, für den Klimaschutz wichtige Staaten wie China bekräftigten, sie wollten ihre Vereinbarungen einhalten. Nicaragua, außer Syrien das bisher letzte Land, kündigte im September an, nun auch dem Pariser Abkommen beizutreten. Zahlreiche US-Bundesstaaten kritisierten den Entschluss scharf und kündigten an, die Klimapolitik in Übereinstimmung mit den Vereinbarungen von Paris auf eigene Faust fortzusetzen. Das internationale Klimasystem, so komplex und ineffizient es bisher auch sein mag, ist offenbar stabil genug, um den Ausstieg der USA zu verkraften. Wenn sie denn aussteigen. Denn auch den Ausstieg hat Trump inzwischen wieder in Frage gestellt. Zwar hat die US-Regierung im August eine E-Mail an das UN-Klimasekretariat geschickt und darin bekundet, sie wolle zum nächstmöglichen Zeitpunkt das Abkommen verlassen. Was das genau bedeutet, ist jedoch weiter unklar. Ein Ausstieg aus dem Abkommen ist formell erst zum 4. November 2020 möglich, dem Tag nach der nächsten US-Präsidentschaftswahl. Bis dahin könnte die politische Situation in den USA also schon wieder anders aussehen. Und ohnehin kündigte die Trump-Regierung gleichzeitig an, dass sie bei den Verhandlungen weiter dabei sein werde, um US-Interessen zu schützen und sicherzustellen, dass der Regierung auch künftig alle politischen Optionen offen bleiben. Dass die USA bis dahin weiter mit am Verhandlungstisch sitzen, dürfte bei vielen BeobachterInnen mehr Bauchschmerzen bereiten als die Tatsache, dass sie das Abkommen verlassen wollen. Denn da Entschlüsse einstimmig getroffen werden müssen, können die USA bei den Klimaverhandlungen mehr Schaden anrichten, wenn sie dabei sind. Schwerer wird allerdings wiegen, dass Trump innerhalb des Landes die bisher geplanten Maßnahmen zum Klimaschutz einstampfen und wieder vermehrt auf fossile Brennstoffe setzen will, sei es mit dem Bau umstrittener Ölpipelines, Fracking oder der Wiederaufnahme der Kohleförderung. Wie rückwärtsgewandt das ist, zeigt allein ein Blick auf mehrere jüngst veröffentlichte Studien, die der Kohle das baldige Ende vorhersagen. Denn Strom aus regenerativen Energiequellen ist längst günstiger und leichter verfügbar. Dass Kohle keine Zukunft hat, haben andere Länder längst erkannt. China hat den Bau weiterer geplanter Kohlekraftwerke auf Eis gelegt oder ganz abgesagt und setzt inzwischen vermehrt auf Solar- und Windkraft. Das hat durchaus Folgen. In den letzten 3 Jahren sind die Emissionen in China, dem Land mit den meisten Kohlendioxidemissionen, gesunken, vor allem aufgrund des Rückganges der Kohlenutzung. Auch die weltweiten Emissionen sind in den letzten 3 Jahren nicht weiter angestiegen, trotz anhaltendem Wirtschaftswachstums. 3 Punkte lassen sich daraus folgern. Erstens, wie eng Kohlendioxidemissionen und die Nutzung fossiler Brennstoffe zusammenhängen und wie dringend nötig es wäre, das Thema fossile Brennstoffe endlich auch in die UN-Klimaverhandlungen aufzunehmen. Dort wird es bisher geflissentlich ignoriert. Zweitens, dass diese Verhandlungen eben nicht alles sind. Die Umbrüche in der Energielandschaft sind bereits im Gange und werden, wenn auch ungleich und brüchig, weitergehen, ganz gleich, was bei den Klimaverhandlungen herauskommt. Es gilt also, die Umbrüche zu begleiten und so mitzugestalten, dass sie sozial ablaufen und nicht neue VerliererInnen produzieren und dass sie sich langfristig in Richtung eines gerechteren, selbstbestimmten Zugangs der Nutzung von Energie und Ressourcen entwickeln. Denn dass ein, wenn auch klimafreundliches Energieregime sozial gerechter sein würde, ist nicht gesagt. Bisher dominieren diesen Prozess vor allem die Akteure, die schon bisher von den herrschenden Verhältnissen profitiert haben. Schließlich, ganz gleich, ob es tatsächlich gelingt, die Emissionen zu stabilisieren oder ob sie weiter ansteigen, es muss einen gerechten Umgang mit den Folgen des Klimawandels geben. Denn dessen Auswirkungen werden erst in den nächsten Jahrzehnten wirklich spürbar sein. Auch im Falle einer Stabilisierung des Kohlendioxidausstoßes wird die Temperatur weiter ansteigen und die Auswirkungen über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, spürbar sein. Es geht also um vieles in der internationalen Klimapolitik. Über die Zukunft des Klimas wird nicht nur bei den Klimaverhandlungen entschieden, sondern ebenso bei G20-Gipfeln, bei Wahlen, im Stadtteil oder im Alltag. Von der Analyse und Kritik kommen wir zum Netzportal Telepolis für Netzkultur und diese haben am 8. November ihre wöchentliche Energie- und Klimawochenschau veröffentlicht und der Text heißt Klimapolitik ignoriert Wissenschaft. Am Montag hat in Bonn die 23. UN-Klimakonferenz unter dem Vorsitz von Fidschi begonnen. Fidschis Ministerpräsident Frank Bainimarama rief die Staaten zur Eröffnung dazu auf, das Klimaschutzabkommen auch wirklich umzusetzen. Bis zum 17. November wird es nun vor allem um das Prozedere gehen, wie die Klimaverpflichtungen der Staaten überprüft werden sollen. Das Ende der Konferenz wird möglicherweise terminlich mit dem Ende der Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen zusammenfallen. Dort streitet man sich jedoch nicht mal mehr darum, wie das Klimaziel bis 2020, die Treibhausgasemissionen um 40% zu senken, eingehalten werden soll, sondern ob überhaupt. So sagte Alexander Graf Lambsdorff von der FDP gegenüber dem Deutschlandfunk, das Ziel käme industriellem Selbstmord gleich. Parteichef Christian Lindner bediente sich in Bezug auf den von den Grünen geforderten Kohleausstieg alternativer Fakten, nämlich, dass Deutschland dann Kohlestrom aus Polen oder Atomstrom aus Frankreich importieren müsse. Dabei ist Deutschland seit Jahren Nettostromexporteur. Übrigens sind es nicht nur Umweltverbände, die auf einen Kohleausstieg drängen, sondern beispielsweise auch der Verein Deutscher Ingenieure. Die Bundesregierung will die Emissionen von Treibhausgasen bis 2050 zwischen 80% und 95% reduzieren. Aus Sicht des VDI wird dies nur gelingen, wenn mit dem Ausbau der regenerativen Energien der Einsatz konventioneller Kraftwerke weiter abnimmt. Der VDI empfiehlt der zukünftigen Bundesregierung daher, mit den Betreibern konventioneller Kraftwerke in dieser Legislaturperiode zeitliche Perspektiven für einen Strukturwandel zu vereinbaren, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Frage bleibt hier nur, in welchen Schritten beim VDI gedacht wird. In München hat sich ein Teil der Bevölkerung am Wochenende dafür entschieden, den Kohleausstieg selbst in die Hand zu nehmen. 60% derjenigen, die am Volksentscheid teilgenommen haben, stimmten für die vorzeitige Abschaltung des mit Steinkohle befeuerten Blocks 2 des Heizkraftwerks Nord in Unterföhring. In Bonn demonstrierten am Samstag 25.000 Menschen für den Ausstieg aus der Kohle, wobei auch die vom Klimawandel bedrohten Bewohner pazifischer Inselstaaten teilnahmen. Am Sonntag kam es zu einer angemeldeten Demonstration mit 4.500 Teilnehmern am Tagebau Hambach zu Blockaden von Kohlebaggern und Förderbändern in der Grube. Für Überraschung sorgte der grüne Parteivorsitzende Cem Özdemir in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung, bei dem er andeutete, nicht mehr auf ein Enddatum für Verbrennungsmotoren zu bestehen. Mir ist klar, dass wir alleine nicht das Enddatum 2030 für die Zulassung von fossilen Verbrennungsmotoren durchsetzen werden können. Die Autoindustrie werde so oder so den Schalter bis zu einer emissionsfreien Mobilität umlegen. Die Bundesregierung könne dies nur unterstützen und beschleunigen. Woher Özdemir dieses Vertrauen in die Industrie nimmt, ist unklar. Eine von der Forschungsorganisation International Council on Clean Transportation, ICCT, vorgestellte Studie zeigt eher, dass die Automobilhersteller weiterhin lieber daran arbeiten, ihre Zahlen zu schönen, statt die politischen Vorgaben zum CO2-Ausstoß einzuhalten. Laut ICCT lag die Differenz zwischen Herstellerangaben und tatsächlichen Emissionen im Jahr 2017 bei 42%. Im Jahr 2001 hatte nur ein Unterschied von 9% bestanden. Laut ICCT lag die Differenz zwischen Herstellerangaben und tatsächlichen Emissionen im Jahr 2017 bei 42%. Im Jahr 2001 hatte nur ein Unterschied von 9% bestanden. Wie auch Untersuchungen aus den vergangenen Jahren gezeigt haben, gehen die Emissionswerte vom Prüfstand und die im tatsächlichen Fahrbetrieb immer weiter auseinander. Daher existierten 2/3 der Effizienzverbesserungen seit 2001 nur auf dem Papier. Für Verbraucher bedeuteten die falschen Angaben Mehrausgaben für Treibstoff in Höhe von 400 Euro pro Jahr. Besserer Waldschutz gefordert. Bereits seit Mitte Oktober ist eine Delegation Indigener unterwegs in Europa, um sich für einen verbesserten Waldschutz und die Stärkung ihrer Rechte im Rahmen des internationalen Klimaabkommens einzusetzen. Die Guardians of the Forest präsentierten am 1. November in Berlin auch neue wissenschaftliche Studien zur Bedeutung des Waldschutzes durch die indigene Bevölkerung. Wir sind eine erprobte Lösung für den Langzeitschutz von Wäldern, deren Überleben grundlegend ist, um unsere Klimaziele zu erreichen. Trotzdem sind wir im Gegenzug nur mit Menschenrechtsverletzungen, Gewalt gegen unsere Gemeinden, Kriminalisierung unserer Völker und Mord an unseren Führungspersonen konfrontiert, erklärte Mina Setra, stellvertretende Generalsekretärin der indonesischen People's Alliance of the Archipelago. Wissenschaftler der Universität Ecuador untersuchten 15 Jahre lang die Entwaldungsraten im Amazonasgebiet und stellten fest, dass die Entwaldung außerhalb von indigenen und geschützten Gebieten 5-mal so schnell verläuft wie innerhalb. Über 50% des im Amazonas gebundenen Kohlenstoffs entfällt ebenfalls auf die indigenen und geschützten Gebiete. Allerdings bestünde auch hier aufgrund von Bergbau und Erdölkonzessionen ein großer Druck von außen, so Carmen Llosse, wissenschaftliche Direktorin der Fundación Ecociencia. Die Ergebnisse sind Beweise dafür, dass wir mit den indigenen Gruppen zusammenarbeiten müssen, meinte die Forscherin. Richard Houghton, Ökologe am Woods Hole Research Center in den USA, vertritt die Auffassung, dass Landnutzungsänderungen eine größere Aufmerksamkeit beim Klimaschutz zukommen sollte. Wäldern könnte eine viel größere Rolle als Kohlenstoffsenken zuteil werden. Dazu müsste die Entwaldung aber gestoppt, degradierte Wälder wiederhergestellt und junge Wälder ungestört wachsen gelassen werden. Carol González, Koordinatorin des indigenen Dachverbands im Amazonasgebiet, betonte, dass die Vergabe von Landtiteln und Demarkation indigener Territorien die besten Instrumente zum Waldschutz wären. Gelder für den Klimaschutz müssten allerdings direkt bei den indigenen Waldbewohnern ankommen. Nur 15% der Mittel kommen in den Gemeinden an, mit dem Rest wird die Bürokratie der Regierung bezahlt. Neue wissenschaftliche Beweise braucht es eigentlich nicht mehr, um Maßnahmen zur sofortigen und radikalen Emissionsreduktion einzuleiten. Die Veröffentlichungen der letzten Wochen belegen noch einmal die Dringlichkeit des Problems. Die WMO berichtete von einem globalen Temperaturanstieg von 1,1 Grad Celsius seit dem Beginn der Industrialisierung. Die US Global Change Resource Programs, ein Zusammenschluss von 13 Regierungsbehörden und Forschungsinstitutionen, bezeichnete anders als Präsident Donald Trump den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um 1 Grad Celsius seit 1901 für eine höchstwahrscheinliche Folge des anthropogenen Treibhausgasausstoßes. Der Meeresspiegel sei in der Zeit um durchschnittlich 17 bis 21 Zentimeter angestiegen, wobei die Hälfte auf den Zeitraum nach 1993 entfiel. Im Vergleich zum Jahr 2000 könnte der Meeresspiegel bis 2030 bis zu 18 Zentimeter, bis 2050 um 38 Zentimeter und bis 2100 um 1,30 Meter ansteigen. Hitzewellen haben in den USA seit den 1960er Jahren zugenommen und Waldbrände seit den 80ern. Mit einem weiteren Temperaturanstieg um 1,4 Grad Celsius sei in den USA zwischen 2021 und 2050 zu rechnen. Auf eine indirekte Folge des Klimawandels, die für Ökosysteme und Menschen bedeutsam werden könnte, macht ein internationales Team von Wissenschaftlern aufmerksam, die im Rahmen des United Nations Environment Programs Environmental Effects Assessment Panel zusammengearbeitet haben. So könnte die Verbraunung von Gewässern zu einer schlechteren Trinkwasserqualität führen, weil nicht mehr genug UV-Strahlen ins Wasser dringen. UV-Strahlen tragen dazu bei, Krankheitskeime im Wasser abzutöten. Die Verbraunung ist wiederum ein Phänomen, das durch den größeren Eintrag organischen Materials zustande kommt, einer Folge steigender Temperaturen. Auch Wasseraufbereitungsanlagen hätten Probleme mit dem trüberen Wasser. Eine positive Nachricht gab es in der vergangenen Woche vom Ozonloch, das auf die kleinste Größe seit 1988 geschrumpft ist. Allerdings sei das relativ kleine Ozonloch in den Jahren 2016 und 2017 auf natürliche Schwankungen zurückzuführen und noch kein Zeichen eines raschen Heilungsprozesses. Am 9. November 1918 wurde die Deutsche Republik ausgerufen. Es fand die sogenannte Novemberrevolution statt. Aber dieses Datum, ein positives Datum, das den Kaiser, der den Ersten Weltkrieg mit verursacht hatte, den deutschen Kaiser zwang, ins niederländische Exil zu gehen. Dieses Datum sollte verschwinden aus dem öffentlichen Gedächtnis. Deshalb gab es den Hitler-Ludendorff-Putsch ebenfalls am 9. November 1923 und die sogenannte Reichskristallnacht. Diese unangenehmen Daten für die deutsche Geschichte, wie die Pogromnacht vom 9. November 1938, sollte aus dem offiziellen Gedächtnis offensichtlich dadurch verschwinden, dass am 9. November 1989 die sogenannte Mauer fiel. Wir wollen uns aber befassen mit einem Aufruf der Jewish Antifa Berlin zum 9. November, den ihr jetzt hört. Herrscher Grünspan, do it again. Statement der Jewish Antifa Berlin. Erinnern heißt zusammenkämpfen. 79 Jahre sind vergangen, seitdem unsere Familien durch den deutschen Staat endgültig zur Jagd freigegeben wurden. Infolge des mutigen Widerstandsaktes eines jungen Hannoveraners namens Herrscher Grünspan, der die Deportation seiner Eltern und 17.000 anderer sogenannter Ostjuden zu vergelten suchte und einen Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Paris erschoss, organisierte der deutsche Staat Pogrome auf jüdische Menschen im damaligen Reichsgebiet. Das Ergebnis? Mehr als 400 Jüdinnen und Juden wurden ermordet, über 1.400 jüdische Einrichtungen zerstört und 30.000 jüdische Menschen in Konzentrationslager verschleppt. Dieser damalige Höhepunkt der antisemitischen Mobilisierung brachte zum Vorschein, was sich danach in unvorstellbarer Grausamkeit in ganz Europa vollzog. Die Erinnerung an die damaligen Verbrechen werden wir als Nachfahren der Opfer und der Überlebenden immer wachhalten, als Teil unserer eigenen Geschichte, aber auch als Warnung für das Hier und Jetzt. Die Wahlerfolge der AfD und FPÖ, die Migrantinnen und Musliminnen als Volksfeinde deklarieren, die Präsidentschaft von Trump, der rassistischen und antisemitischen Hass schürt und White Supremacisten in seine Regierung holt, oder die Kampagne osteuropäischer Staaten gegen Geflüchtete und den Holocaust-Überlebenden George Soros zeigen, dass die faschistische Gefahr auch heute noch über unseren Köpfen schwebt. Obwohl sich Deutschland gerne als Erinnerungsweltmeister feiert, ist Rassismus nach wie vor ein strukturelles Problem und rechte Gewalt wird immer noch toleriert und kaschiert. Vor allem gegen Musliminnen und Geflüchtete richtet sich der heutige Volkszorn. Allein im Jahr 2016 gab es mehr als 1.000 Anschläge auf Unterkünfte für Geflüchtete. Letztes Jahr registrierte der BKA 91 Anschläge auf muslimische Gebetsräume. Anfeindungen aufgrund religiöser Merkmale, seien sie jüdisch oder muslimisch konnotiert, gehören immer noch zum Alltag. Islamophobie und Rassismus, aufgeheizt durch Medien und Politikerinnen verschiedener Parteien, sind gemeinsam verantwortlich mit einem Staat, der das rechte Auge zudrückt und stattdessen lieber antifaschistische Organisationen bekämpft und Geflüchtete in den Tod abschiebt. Unsere Antwort auf die rassistische Gefahr heißt zusammenkämpfen. Die öffentliche Erinnerung an die Verbrechen des Naziregimes sind nichts als billige Lippenbekenntnisse, wenn sie nicht gleichzeitig gegen den heutigen grassierenden Rassismus in der Gesellschaft positionieren. Deswegen wollen wir am 9. November unsere Solidarität mit allen Opfern rassistischer Gewalt zum Ausdruck bringen und betonen, dass ihr Kampf auch unserer ist. Das war der linke Medienspiegel im November. Alles weitere online unter medienspiegel.blogspot.de. Und tschüss. We'll be right back. Musik.